Schritt C. Übung 19. B. Entschuldigung, ich bin zum ersten Mal hier. Ich möchte gerne eine Fahrkarte kaufen. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie der Fahrkartenautomat hier funktioniert? Ja, kein Problem. Gerne. Wohin möchten Sie denn fahren? In die Rudelzweierstraße. Moment, das ist hier. Ah ja, also nur zwei Haltestellen. Sehen Sie hier, das ist eine Kurzstrecke. Da müssen Sie diese Taste drücken. So, und jetzt sehen Sie hier oben den Preis. Aha, also dann werfe ich das Geld mal hier rein. Genau, danach leuchtet das Licht hier und blinkt. Jetzt wird die Fahrkarte gedruckt. Warten Sie noch einen Moment. Gleich ist Ihr Fahrschein da. Und zuletzt müssen Sie ihn nur noch hier rausholen. Da ist er schon. Gute Fahrt. Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ihnen auch eine gute Fahrt.